Wie Sie wollen. Nur kann ich Ihnen nicht Gesellschaft leisten. Mir ist es einerlei. Wir sind gleich da. Wissen Sie, ich bin überzeugt, dass Sie mir gegenüber nur deshalb so misstrauisch sind, weil ich selbst so taktvoll war und Sie mit Fragen jetzt nicht belästigt habe. Sie verstehen mich doch. Ihnen erschien dies wohl ungewöhnlich. Ich könnte wetten, dass es so ist. Und da soll man noch taktvoll sein. Und an der Tür lauschen. Ah, Sie meinen damals, lachte Svirigailow. Ja, ich hätte mich gewundert, wenn Sie nach all dem dies nicht erwähnt hätten. Ich habe wohl einiges davon verstanden, was Sie sich damals dort eingebrockt und Sofja Semjonowna selbst erzählt haben. Aber um was handelt es sich denn eigentlich? Ich bin vielleicht ein vollkommen zurückgebliebener Mensch und kann schon nichts mehr begreifen. Erklären Sie mir es doch, um Gottes Willen, mein Bester. Erleuchten Sie mich mit den allerneuesten Ideen. Sie können überhaupt nichts gehört haben. Sie haben alles gelogen. Ach, ich rede ja gar nicht davon. Obwohl ich übrigens einiges sehr wohl gehört habe. Nein, ich meine, dass Sie innerlich ächzen und stöhnen. Der Schiller in Ihnen gerät alle Augenblicke in Verwirrung. Jetzt sagen Sie, man soll nicht an fremden Türen lauschen. Wenn das Ihre Meinung ist, dann gehen Sie doch und sagen Sie den Behörden so und so, es habe sich dieser und jener Fall ereignet, in Ihrer Theorie sei Ihnen nur ein kleiner Irrtum unterlaufen. Wenn Sie aber überzeugt sind, dass man zwar nicht an fremden Türen lauschen, wohl aber alte Weiber nach Herzenslust umbringen darf, dann fahren Sie lieber so schnell wie möglich nach Amerika. Fliehen Sie, junger Mann. Vielleicht ist noch Zeit dazu. Ich rede ganz aufrichtig mit Ihnen. Aber es fehlt wohl an Geld, hm? Ich gebe es Ihnen für die Reise. Ich denke gar nicht daran, unterbrach ihn Raskolnikow widerwillig. Ich verstehe. Sie brauchen sich meinetwegen zu keiner Antwort zu zwingen. Wenn Sie nicht mögen, so sagen Sie nichts dazu. Ich verstehe, welche Fragen Sie jetzt beschäftigen. Moralische, nicht wahr? Die Fragen des Staatsbürgers und Menschen, ja? Lassen Sie das doch. Wozu nützen jetzt solche Überlegungen, ja? Weil Sie immer noch Staatsbürger und Mensch sind. Aber wenn das so ist, dann hätten Sie die Finger davon lassen sollen. Es ist nicht gut, etwas anzufangen, was einem nicht liegt. Nun erschießen Sie sich doch. Oder haben Sie keine Lust dazu, hä? Sie wollen mich wohl absichtlich reizen, nur um mich jetzt loszuwerden. Sie sind ein komischer Kauz. Aber da sind wir schon. Darf ich nun bitten, die Treppe hinaufzusteigen?